Der Ohrenspitzer Monatsrückblick. In Nepal ist die Alleinherrschaft vom König vorbei. Während Wochen haben Hunderttausende Nepalesinnen und Nepalesen dafür demonstriert, dass ihr Land wieder demokratisch wird. Die Leute sind auf die Straße gegangen, obwohl die Polizei mehrere Demonstranten verschossen, Dutzende verletzt und Hunderte verhaftet hat. Der König musste den Protest nachgeben. Er hat das Parlament wieder eingesetzt, wo er vor 3,5 Jahren aufgelöst hatte. Und auch eine Regierung gibt es wieder. Jetzt soll eine Abstimmung über eine neue Verfassung abgehalten werden. Außerdem haben die Rebellen für 3 Monate ihre Waffen niedergelegt. Der Führer der Rebellen will persönlich mit der neuen Regierung verhandeln. Die Rebellen kämpfen seit 10 Jahren für den Sturz vom König und für einen kommunistischen Staat. In diesem Konflikt sind bis jetzt etwa 13'000 Menschen ums Leben gekommen. Ganz anders als in Nepal sieht Sri Lanka aus. Dort war es ein paar Jahre zwischen dem Staat und den tamilischen Rebellen recht ruhig gewesen. Jetzt nimmt die Gewalt aber wieder zu. Die Regierungstruppen und die Rebellen kämpfen immer wieder in schweren Gefechten gegeneinander. Tausende Menschen sind auf der Flucht, weil sie Angst haben, dass es in Sri Lanka wieder einen Bürgerkrieg könnte geben. In der Region Darfur im Sudan ist nicht klar, wie es zwischen den Rebellen und der Regierung vom Sudan weitergeht. Die grösste Rebellengruppe und die Regierung haben zwar ein Friedensabkommen unterschrieben und dazu hat es auch lange Verhandlungen gebraucht. Andere Rebellengruppen sind aber noch immer gegen das Abkommen. Der Bürgerkrieg in Darfur hat vor mehr als 3 Jahren angefangen. Seitdem sind mindestens 2 Millionen Menschen geflüchtet. Wie viele Menschen bis jetzt ums Leben gekommen sind, weiss man nicht. Die Rede ist von ein paar 100'000. Unterdessen hat die UNO bekannt gegeben, dass sie die Überlebenshilfe für die hungerleidenden Menschen in Darfur drastisch kürzen muss. Die Essensrationen pro Person werden halbiert. Der Grund ist, dass die UNO von ihren Mitgliedsländern zu wenig Geld bekommen hat. Vor 20 Jahren ist das Atomkraftwerk Tschernobyl explodiert. In der Ukraine, in Weißrussland und in Russland, den Ländern, die am meisten betroffen sind, haben tausende Menschen an die Katastrophen erinnert. Die Explosion vom AKW am 26. April 1986 hat unzählige Menschenleben gefordert und fordert in Zukunft noch viel mehr. Wie viel genau ist umstritten? Die Zahlen in den glaubhaften Berichten schwanken zwischen 50'000 und 2 Millionen. Diese grosse Unsicherheit bei den Zahlen gibt es, weil es sehr schwierig ist, immer einen direkten Zusammenhang zwischen einem kranken Menschen und den Katastrophen anzuweisen. Aber zum Glück ist im letzten Monat auch Erfreulicheres passiert. Es gibt zwar auf der Welt immer noch viel weniger Frauen als Männer in der Politik, aber die Situation scheint langsam besser zu werden. Südkorea hat das erste Mal eine Ministerpräsidentin. In Großbritannien gibt es zum ersten Mal eine Außenministerin. Und auch Polen kommt das erste Mal eine Außenministerin über. In die Schweiz. Der Josef Deiss tritt auf Ende Juli aus dem Bundesrat zurück. Mit dieser Ankündigung hat er alle überrascht. Der Josef Deiss von der CVP ist seit 1999 im Bundesrat. Am 14. Juni wählen der Nationalrat und der Ständerat eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger. Bis jetzt gibt es eine Kandidatin, Doris Leuthardt. Sie ist Präsidentin von der CVP und wäre die erste Frau aus dem Aargau im Bundesrat. Die Schweiz hebt das Freilandverbot für Hühner und andere Vögel auf. Das Verbot ist seit Ende Februar in Kraft gewesen, weil man tote Wildvögel mit dem Vogelgrippevirus in der Schweiz entdeckt hat. Jetzt ist aber seit einem Monat kein Wildvogel mit Vogelgrippe mehr gefunden worden. In Burgdorf im Kanton Bern haben Rechtsextreme eine Familie angegriffen und verletzt. Die Mutter und der erwachsene Sohn mussten im Spital behandelt werden. In Aargau. Der Gründer und ehemalige Präsident der rechtsextremen Partei National Orientierter Schweizer PNOS, der Sascha Kunz, ist vom Bezirksamt Aarau zu 2 Wochen Gefängnis und einer Buße verurteilt worden. Das, weil er das Parteiprogramm der PNOS ins Internet gestellt hat und das Programm gegen das Antirassismusgesetz verstoßt. Es geht noch 3 Monate, bis die Lehre für die Schulabgänger anfängt. Im Kanton Aargau gibt es noch etwa 400 offene Lehrstellen, aber 1'000 Jugendliche, die eine Lehrstelle suchen. Für all die, die noch keine Lehrstelle gefunden haben, führt der Kantonsprojekt «Lehrstellen jetzt» durch. Bei diesem Projekt helfen Fachleute den Jugendlichen, eine Stelle oder ein Brückenangebot zwischen Schule und Lehrstelle zu finden.